Kapitel 9. 10 Punkte für einen besseren Umgang mit der Natur. Wir alle können etwas beitragen. Seit jeher streben die Menschen danach, etwas zu hinterlassen auf dieser Erde. Sie bauen Häuser oder Brücken, erschaffen Kunstwerke oder Grabdenkmäler, schreiben Bücher, bekommen Kinder, führen Kriege. Doch dieser allzu menschliche Hang, das Leben zu gestalten und nach dem Ableben etwas zurückzulassen, hat sich im Laufe der Zeit verselbstständigt. Wir hinterlassen zu viele Spuren. Durch unseren steigenden Konsum und unseren wachsenden Bedarf nach Infrastruktur verändern wir die Erde, produzieren immer mehr menschengemachte Erzeugnisse und Müll. Die Spuren davon werden noch in Millionen Jahren sichtbar sein, selbst wenn wir unsere Gewohnheiten sofort ändern würden. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, diesen Trend zu brechen und als Ziel zu formulieren, dass wir als Einzelne und Einzelner möglichst wenig materielle Spuren hinterlassen und stattdessen andere Werte in den Vordergrund stellen. Alle Glücksforschung zeigt, dass materielle Güter und Geld nur bis zu einem gewissen Grad Zufriedenheit bringen. Darüber hinaus erzeugen sie kein zusätzliches Wohlbefinden. Mindestens ebenso viel zählen andere Werte wie Gesundheit, Natur, Sozialleben, Sicherheit, Zeit oder das Gefühl, gebraucht und geschätzt zu werden. Klar ist auch, technische Fortschritte reichen nicht, um diese fatale Entwicklung in den Griff zu bekommen. Wissenschaftlichen Modellierungen zufolge benötigen wir, um unser Überleben zu sichern, einen fundamentalen Wandel, der jede und jeden einschließt und viele Lebensbereiche erfasst. Dass dabei auch Verzicht zu üben ist, gehört zur Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Aber dadurch könnten wir mehr Lebensqualität gewinnen und vor allem mehr Sicherheit. Behalten wir unsere Gewohnheiten bei, sind Umweltrisiken und Katastrophen, wie wir sie heute bereits erleben, erst der Anfang.